Kurz vor seinem Tod veröffentlichte Ralf Dahrendorf in der Zeitschrift Merkur einen Aufsatz, in dem er den kulturellen Ursachen der gegenwärtigen Finanzkrise auf den Grund geht. Der große Publizist, Politiker und Ökonom beschreibt, wie die protestantische Arbeitsethik, die einst den Wohlstand der westlichen Industrienationen begründete, von einer Kultur des beschleunigten Konsums verdrängt wurde. Die Suchtwirtschaft, die so entstand, nennt Dahrendorf Pumpkapitalismus. Eine Woche nach dem Tod Dahrendorfs erlebt dieser Pumpkapitalismus seinen jüngsten Höhepunkt. Die Rekordverschuldung des Bundeshaushalts ist dabei nur die Spitze eines fiskalischen Eisbergs. Wie viel Masse er noch unter der Oberfläche der offiziellen Kalkulation verbirgt, ist nur schemenhaft erkennbar. In gigantischen Bürgschaftsprogrammen und undurchsichtigen Nebenhaushalten schlummern Belastungen und Risiken, die selbst Experten kaum noch berechnen können. Weitere fiskalische Zeitbomben ticken auf der Ebene der Bundesländer. Am Ende des Jahres werden sie gut 30 Milliarden Euro mehr ausgegeben haben, als sie in der gleichen Zeit einnehmen. Nur 3 Bundesländer, Berlin, Hessen und Baden-Württemberg, haben den Mehrbedarf bereits in Nachtragshaushalten berechnet. Das dicke Ende kommt erst noch. Schlimm wird es vor allem dann, wenn es nicht gelingt, das marode System der Landesbanken zu reformieren. Scheitert zum Beispiel die Sanierung der HSH Nordbank, müssen allein Hamburg und Schleswig-Holstein mit der Hälfte ihrer vereinten Haushalte als Bürgen für die Fehler der Staatsbanker einstehen. Die Erkenntnis, dass künftige Generationen den Preis für die Schulden zahlen müssen, die heute gemacht werden, ist eine Binsenweisheit. Es geht aber nicht einfach darum, Rechnungen zu begleichen, die Eltern und Großeltern ihren Kindern und Enkeln hinterlassen. Belastender als die Schuldenberge, die in diesen Monaten aufgehäuft werden, ist der Wohlstandsverlust, der durch die Krise und den ihr vorausgegangenen Verlust des ökonomischen Maßes programmiert ist. Das Geld, das sich der Staat heute leiht, wird in Zukunft an allen Ecken und Enden fehlen. Da, wo es um Bildung geht, da, wo es um sozialen Ausgleich, um Gesundheit, um die Pflege der wachsenden Zahl von Alten in unserer Gesellschaft geht. Viel stärker, als es bisher ins Bewusstsein gerückt ist, nagt die Krise an der Substanz unseres Gemeinwesens. Das gilt nicht allein für Deutschland. Andere westliche Industrienationen haben die Schuldenspirale noch viel hemmungsloser nach oben gedreht. Das europäische Währungssystem steht vor seiner größten Bewährungsprobe. Ob der Euro die Spannungen aushält, die sich in den nächsten Jahren zwischen divergierenden Haushaltspolitiken der Eurozone auftun werden, ist längst nicht ausgemacht. Die politischen Versicherungen, die Stabilität des Euro sei nicht gefährdet, klingen jedenfalls mehr nach Beschwörungen denn nach Gewissheiten. Ob als Ausweg aus der Schuldenkrise in 3 oder 4 Jahren nur noch die Flucht in die Inflation bleibt, hängt davon ab, ob es in den kommenden Monaten gelingt, den Druck auf die Bemühungen um Haushaltskonsolidierungen und die dafür nötigen strukturellen Reformen in ganz Europa zu verstärken. Im Interesse Europas liegt es zugleich, dass der Dollar die riskante Defizitpolitik Barack Obamas möglichst unbeschadet übersteht. Schon jetzt steht der Dollar global unter Druck. Schwellenländer wie China propagieren eine Ablösung des Dollars als weltweite Leitwährung. Damit soll die ökonomische Potenz aufstrebender Wirtschaftsmächte in Asien und Südamerika weiter gestärkt werden. Es gibt genügend Kandidaten, die bereit sind, sich nach einem Teil des Wohlstandes zu strecken, den die westliche Welt zu verspielen droht. 2 volkswirtschaftliche Bewegungen überschneiden sich in diesen Tagen. Zu dem Zeitpunkt, in dem der Staat die horrenden Kosten der Krise addiert, erkennen zugleich die Ökonomen die ersten Zeichen eines zaghaften wirtschaftlichen Aufschwungs am Horizont. Die zeitliche Überschneidung dieser beiden Entwicklungen könnte zu einer optischen Täuschung führen. Die Vorstellung aber, das Ende der Krise könnte erkauft werden, ist eine Illusion. Der Aufschwung muss erwirtschaftet werden und der Staat kann das nicht leisten. Gefordert ist die Leistungsbereitschaft einer Gesellschaft, die sich im Krisen- und Jubiläumsjahr 2009 gerade daran erinnert, wie sie vor 60 Jahren den Aufstieg aus den Trümmern des Zweiten Weltkriegs erarbeitete und vor 20 Jahren die Befreiung von den Fesseln des Staatssozialismus erkämpfte. Dahrendorf hatte recht, als er festhielt, dass es hier nicht nur um politische und volkswirtschaftliche Weichenstellungen, sondern auch um ethische Haltungen geht.